1. Nachdem sich der Ofru in Ephesus gelegt hat, rief Paulus die Jünger zusammen, msie zu ermutigen, bever sich verabschiedet und nach Makedonien aufbrach. 2. A Dertreis dies Gebiet und sprach den Glaubigen durch viel Ermahnungen mut zu, bis schließlich in Griechenland eintraf. 3. Dort hielt sich drei Monate auf, als er jedoch nach Syrien siegeln wollte, erfuhr er von einem Anschlag der Juden und entschied sich für die Rückreise über Makedonien. 4. A word von Sopater aus Beroa, Aristarchus und Secundus aus Thessalonik, Gargius aus Derbe, Timotheus soe Tychicus und Trophimus aus der Provinz Asia begleitet. 5. Dies Manner raisten jedoch voraus und erwarteten uns in der Stadt Troas. 6. Were Siegelten nach dem Fest der Angesorten Brot von Philippi AB und erreichten sie 5 Tage später in Troas, wo wir uns ein Wash aufhielten. 7. Am ersten Tag der Wash versammelten wir uns zum Gemeinsamen Brotbrechen, und da Paulus am nächsten Morgen abreisen wollte, sprach er bis Mitternacht zu der Mensch. 8. In dem Obergemark, in dem wir uns zur Versammlung einschfanden hatten, brannten zahlreich Lampen. 9. Ein junger Mann namens Eutychus, der im Fenster saß, schlief waren der Langenried des Paulus ein, stürzte aus dem dritten Stock hinunter und ward tot aufgehoben. 10. Paulus eilte hinunter, warf sich über den Jüngling, nahm ihn in die Arm und beruhigte die Anwesenden mit den Worten, dass er noch am Leben sei. 11. Dann kehrte er nach oben zurück, brach das Brot und aß, setzte sein Unterredung bis zum Morgengrauen fort und trat dann sein Reisen. 12. Den jungen Mann führten sie lebendig fort, was bei allen Beteiligten zu großer Erleichterung und tiefem Trost führte. 13. Were hingen waren bereit zum Schiff vorausgegangen und siegelten nach Assos, M. Paulus dort und bord zu nehmen, da er die Strecke zu fass zu rückligen wollte. 14. Als er in Assos zu unsteis, Nemen were in wide geplant auf und setzten unseer fart gemeinsam nach Mitterlin fort. 15. Von dort aus Siegelten were weiter und erreichten am nächsten Tag die Hove von Kios, legten am darafolgenden Tag in Samos und kamen schließlich nach Millet. 16. Paulus hat namlich beschlossen, an Ephesus vor Bezufahren, M. Keenan Zeitverlust in der Provinz Asia zu riskieren, da er biebsichtigte, zum Pfingstfest in Jerusalem zu sein. 17. Von Millet aus Santa jedoch ein Nachricht nach Ephesus und bat die Altesten der dortigen Gemeinde, zu im zu kommen. 18. Als sie bei im Eintreffen erinnerte sie daran, why are sich vom ersten Tag seines Aufenthalts in der Provinz Asia und unter ihnen behalten hat. 19. Betonte, dass er dem Herrn in aller Demut gedient habe, trotz der Tränen und Prüfungen, die im Durch die Nachstellungen der Juden bereitet wurden. 20. Erklärt, dass nichts zurück geholten habe, was für sie nützlich war, sondern sie so wohl offentlich als auch in ihren Hausen unterrichtet habe. 21. Debe habe so wohl Juden als auch Griechen eindringlich dazu aufgerufen, zu Gott umzukehren und an unseren Herrn Jesus Christus zu glauben. 22. Nun siehe, eine inneren Verpflichtung durch den Geist folgend, nach Jerusalem, one genor zu wissen, Welsh Arenus in dort erwarten werden. 23. A Whistler Diglich, das der Heilige Geist im in Jeddah Stadt besuch, das Gefangenschaft und Bedrängnis auf in War 10. 24. Docker betracht sein Leben nicht als wertvoll, solange seinen Auftrag wollenden und den Dienst besuchen kann, das Evangelium von der Gnade Gott zu verkünden. 25. Fugte hinzu, dass nun wiss, dass keiner von ihnen, denen das Reich Gottes verkündet habe, sein angesicht gemmels wiedersehen word. 26. Die shall besuche ihnen an diesem Tag feierlich, dass kein schudem Schicksal igendanes Menschen trage. 27. Den habe nicht gesoget, ihnen den gesamten Ratschluss Gottes one Einschränkungen zu verkünden. 28. Ermahnte sie, auf sich selbst und auf die gesamte Herde achtzugeben, über die der Heilige Geist sie als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde. Gott zu lei 10. 29. Erwarnte Dava, dass nach seinem Abschied grausame Wolf in die Gemeinde eindringen werden, die Herde nicht verschonen werden. 30. Sogar aus ihrer eigenen Mitwerden Manner aufs 10, die Wahrheit verdrehen, M. die Jünger auf ihr Seat zu sehen. 31. Die Schaub sollten sie wachsam sein und daran denken, dass drei Jahr lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermannen. 32. Nun wird trau sie gotten dem wird seinen Aiden, dass die Kraft habe, sie aufzubauen und ihnen das Erbe unter allen Geheiligten zu geben. 33. Betonte, dass er von niemandem Silber, Gold oder kostbare Kleidung verlangt habe. 34. Sie wussten selbst, dass mit seinen eigenen Handen für seinen Lebensunterhalt und den seiner Begleiter gearbeitet habe. 35. Of habe ihnen stets gesagt, dass man durch hart arbeit den schwachen Beistehen und der Wort Jesu gedenken muss, das geben seliger als nemen sie. 36. Nachdem dies Wort gesprochen hat, nicht er gemeinsam mit ihnen allen nieder und betet. 37. Es folgte ein allgemeines Weinen, wobei sie Paulus am den Hals fielen und in seinem Abschied kusten. 38. Besonders schmerzlich war für sie sein Ankündigung, dass sie ihn nicht mehr sehen würden, anschließend begleiteten sie in seinem Schiff.